Sicherlich ist doch ganz gut. Doch. Sehr gut. Ein Blick zurück und ich sehe nur Scherben. Junge, sag, was soll aus dir nur werden? Heute mein Lifestyle 2.0 und dein Leben, dafür würde manch anderer sterben. Und ich höre, ich bin dankbar für alles, aber wenn der Himmel nicht reicht, will man Sterne. Ein Konto, das Platz, ein Haus in der Ferne und nur noch ausverkaufte Konzerte. Jeden Tag gebe ich Gas, damit noch mehr von mir bleibt. An dem Moment, in dem ich sterbe, als paar Knochen in der Erde. Aber alles auf dem richtigen Weg, noch so viel zu tun, aber noch nie zu spät. Alle meine Jungs sind gesund, aber nie wirklich satt, doch alles noch kein Problem. Wir haben genug Zeit, um alles zu reißen. Nutze schon so verdammt nah dran, als ein anderer es eh kann. Also alles okay, Gott sei Dank. Ist doch ganz okay, könnte schlimmer sein, als es jetzt ist. Trauer schieben geht später, so viel Power und keine Gegner. Noch lange nicht am Ziel, aber schon ganz okay. Geld auf der Bank, ist doch ganz okay. Mit den Jungs durch die Nacht, ist doch ganz okay. Bands unter Mars, ist doch ganz okay. Noch lange nicht am Ziel, aber schon ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Es gibt immer noch ein Heartbreak oder macht nix. Wir haben nie genug, aber nicht zu wenig. Bleiben nicht stehen und das Business bewegt sich stetig nach oben. Und das ist gerade mal ein Drittel meines Lebens. Also was auch noch kommt, ich nehm es. Wir Mann, jedes Hoch, jedes Tief, jeden Kampf, jedes Lob, jeden Beat an meine Mauern durchbrechen sie eh nicht. Also bleib ich so gerade, wie ich sein kann. Lasse keine meiner Leute allein, Mann. Alles was ich weiß, wir sterben schon einsam. Doch Realität bedeutet zusammen noch scheitern. Und eigentlich ist alles so einfach. Das Glück, das wir gerade haben, nicht vergleichbar. Und die 12 Jahre Bucke für die Mucke, kein Problem, wenn ich seh, was ich bis jetzt erreicht hab. Ist doch ganz okay, könnte schlimmer sein, als es jetzt ist. Trauer schieben geht später, so viel Power und keine Gegner. Noch lange nicht am Ziel, aber schon ganz okay. Geld auf der Bank, ist doch ganz okay. Mit den Jungs durch die Nacht, ist doch ganz okay. Bands unter Mars, ist doch ganz okay. Noch lange nicht am Ziel, aber schon ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Wir kamen von gar nichts zu Millionen Klicks. Gestern noch dicke Akten, morgen ist die Kohle dick. Mutter, willst du nicht erwachsen, fährt der Zug ohne dich. Krabbeln uns auf den Bunker, wir wollen hoch ans Licht. Doch passieren wir schon ganz okay. Könnte schlimmer sein, als es jetzt ist. Trauer schieben geht später, so viel Power und keine Gegner. Noch lange nicht am Ziel, aber schon ganz okay. Geld auf der Bank, ist doch ganz okay. Mit den Jungs durch die Nacht, ist doch ganz okay. Bands unter Mars, ist doch ganz okay. Noch lange nicht am Ziel, aber schon ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Ganz okay. Ganz okay, ganz okay.